Erster Daniel hat einen Traum. Es ist das dritte Jahr von König Belsazar. Zweiter im Traum bin ich in der Stadt Susa. Ich stehe am Fluss Ulai. Dritter, ich sehe einen Widder am Fluss. Er hat zwei lange Hörner. Ein Horn ist länger. Vierter, der Widder läuft überall hin. Kein Tier kann ihn stoppen. Er wird sehr stark. Fünfter, dann sehe ich einen Ziegenbock. Er hat ein großes Horn zwischen den Augen. Sechster, der Ziegenbock rennt zum Widder. Er ist sehr wütend und stark. Siebter, der Ziegenbock bricht die Hörner vom Widder. Er wirft den Widder auf den Boden. Achter, der Ziegenbock wird sehr mächtig. Dann bricht sein großes Horn ab. Vier neue Hörner wachsen. Neunter, aus einem Horn kommt ein kleines Horn. Es wächst nach Süden und Osten. Zehnter, das Horn wird so groß wie der Himmel. Es wirft Sterne auf die Erde. Elfter, es kämpft gegen den Chef im Himmel. Es stoppt die Opfer für Gott. Zwölfter, das Horn tut böse Dinge. Es wirft die Wahrheit weg. Alles klappt für das Horn. Dreizehnter, ich höre zwei Engel sprechen. Ein Engel fragt, wie lange dauert das Böse? Vierzehnter, der Engel sagt, es dauert 2300 Tage. Dann wird Gottes Haus wieder sauber. Fünfzehnter, ich, Daniel, sehe den Traum. Ich will ihn verstehen. Ein Mann steht vor mir. Sechzehnter, eine Stimme ruft am Fluss. Die Stimme sagt, Gabriel, erkläre Daniel den Traum. Siebzehnter, Gabriel kommt zu mir. Ich habe Angst. Er sagt, es geht um das Ende. Achtzehnter, er spricht mit mir. Ich liege auf dem Boden. Er hilft mir beim Aufstehen. Neunzehnter, er sagt, ich zeige dir die Zukunft. Das passiert am Ende der Zeit. Zwanzigster, der Widder mit zwei Hörnern sind zwei Könige. Es sind Medien und Persien. 21. Der Ziegenbock ist der König von Griechenland. Das große Horn ist der erste König. 22. Das Horn bricht ab. Vier neue Reiche kommen. Aber sie sind nicht so stark. 23. Später kommt ein böser König. Er ist frech und lügt viel. 24. Dieser König wird sehr mächtig. Er macht viele Dinge kaputt. Er kämpft gegen Gottes Volk. 25. Er ist schlau und lügt. Er kämpft gegen Gott. Aber er wird plötzlich sterben. 26. Der Traum über die Zeit ist wahr. Aber behalte ihn für dich. 27. Ich, Daniel, war danach krank. Später arbeitete ich wieder. Ich verstand den Traum nicht.